Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Sind vielleicht die symbolischsten Bilder dieses Tages. Das Marx-Engels-Denkmal als Kinderspielplatz oder als Staffage für Abschiedsfotos von der DDR-Vergangenheit. Und dann die unschöneren Bilder dieses Tages. Am frühen Abend zogen einige tausend Jugendliche vom Stadtteil Kreuzberg zum Alexanderplatz. Autonome Gruppen hatten zu der Demonstration aufgerufen. Motto: Deutschland, halt's Maul, es reicht. Der Zug war zunächst friedlich verlaufen. Im Ostteil der Stadt kam es dann zu Krawallen. Eigentlich sollte in diesem Jahr ganz groß gefeiert werden. 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Runde Jahreszahlen haben für das nationale Gedächtnis doch eine gewisse Magie, ein ganz besonderes Gewicht. Eine Erfolgsgeschichte will beschworen werden, auf gemeinsame Anstrengungen eingestimmt. Aber irgendwie sind die Wiedervereinigungsfeierlichkeiten dann doch irgendwie untergegangen. Reduzierte Teilnehmerzahlen bei dem zentralen Festakt in Potsdam, so ein richtiges Wiedervereinigungsgefühl wollte sich in der Pandemie nicht breitmachen. Aber auch für die radikale Linke hatte das Datum des 3. Oktober mal einen größeren Stellenwert. Eine antinationale Demo am 2. Oktober in Berlin hat trotz extra veröffentlichter Broschüre keine größeren Debatten in der linken Öffentlichkeit hervorgerufen. Eine seltsame Flaute auf allen Ebenen. Irgendwie verrauscht in diesen Tagen alles in einem seltsamen Filter, auch den politischen Antagonismus. Vielleicht ein Grund, innezuhalten, zu graben und gegen den Strich zu bürsten. Diese Sendung will zurück zum Tag der Wiedervereinigung, zum 3. Oktober 1990. Und sie will die Geschichte einer autonomen Demonstration erzählen. Halt's Maul Deutschland, es reicht, das war der Titel einer Demonstration, die vor 30 Jahren in Berlin stattgefunden hat. Eine Demo, an der immerhin etwa 15.000 bis 20.000 Menschen teilgenommen haben. Diese Sendung fragt nach dem Hintergrund und der Vorgeschichte dieser Demonstration. Wer waren die Akteure? Was waren ihre Forderungen? Was waren die gesellschaftlichen Ausgangsbedingungen? Diese Fragen sollen hier aufgemacht, zum Teil beantwortet werden. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Die Geschichte der Wiedervereinigung wird oftmals als geradlinige Erfolgsgeschichte erzählt. Da war ein Unrechtsstaat, DDR, da waren Bürgerinnen und Bürger, die Freiheit wollten. Sie gingen auf die Straße, brachten erst die Mauer, dann das Regime zu Fall und ihre Forderungen wurden mit der Wiedervereinigung erfüllt. Dissonante Zwischentöne gehen in einer solchen Erzählung verloren. Seit Mitte der 80er Jahre war es in der DDR zu einem Aufschwung von oppositionellen Bürgerrechtsbewegungen gekommen. Oft konnten sie sich in kirchlichen Zusammenhängen organisieren, waren aber nicht ausschließlich christlich geprägt. Als im Sommer 1989 deutlich wurde, dass das DDR-Regime in dieser Form nicht zu halten war, da entstand ein Raum, der nicht vorab definiert war. Dinge wurden diskutierbar, Perspektiven wurden geöffnet. Die Wiedervereinigung gehörte zunächst nicht zu diesen Perspektiven. Dirk Teschner war damals in einer politischen Landschaft aktiv, die sich im Laufe des Jahres 1989 neu zu ordnen begann. Und im Herbst 1989 haben ja viele von den damals bis dahin existierenden Oppositionsgruppen ihre Arbeit mehr oder weniger eingestellt oder sind in neuen Gruppen aufgegangen, zumindest was Berlin betrifft. Und ich war bis dahin bei der Kirche von unten und im Friedensfelder Friedenskreis aktiv. Feuermelder wollte ich deshalb sagen, weil bei diesen zwei Gruppen gab es dann ja auch Zeitschriftenprojekte, bei denen ich beteiligt war. Das war Friedensfelder Feuermelder. Und bei der Kirche von unten, da haben einige Leute dann ab 88 die Antifa Ostberlin, Autonome Antifa Ostberlin gegründet, wo ich mitgemacht hatte. Und wir hatten ja auch eine Zeitschrift mit drei Ausgaben, Antifa Infoblatt aus Berlin, herausgebracht. Und die meisten Gruppen, also Kirche von unten und Umweltbibliothek, die gab es noch so ein bisschen, aber alle anderen haben eigentlich im Sommer aufgehört, wo dann die neuen Organisationengruppen sich gegründet haben. Und wir haben dann, waren dann so Mitgründerin von Initiative Vereinigte Linke in Berlin. Und Autonome Antifa gab es auch noch, weil die, na, ich würde sagen, vielleicht so bis 91 oder so, die ist dann in anderen Gruppen noch aufgegangen. Und dann ab Anfang 90 gab es eben die ganzen, daran auf die leeren Häuser. Und da war ich auch mit beteiligt bei einem Hausprojekt im Prenzlauer Berg am Kollwitzplatz. Also das lief dann alles so parallel. Also da, ich war dann auch im Herbst 89 der Mitgründer von Zeitschrift Telegraph. Bis heute bin ich Redakteur dort. Also es sind so einige Sachen, die so nebenbei gelaufen sind, parallel, die sich überschnitten haben. Heute ist Dirk Teschner Layouter und Ausstellungsmacher. Er ist Mitbetreiber des Kunsthauses Erfurt und organisiert politische Ausstellungsprojekte in Berlin. Seit 1981 war er aktiv in der offenen Arbeit Karl-Marx-Stadt. 1986 wird er verhaftet, weil er Mitschnitte des Berliner Piratensenders Schwarzer Kanal weiterverbreitet hatte. Ab 1988 ist er in Berlin aktiv. Er gehört zu einem politischen und subkulturellen Umfeld, das sich als linke DDR-Opposition bezeichnen lässt. Ein Umfeld, das antiautoritär, antikapitalistisch, antifaschistisch ausgerichtet war. Der Zusammenbruch der DDR war für dieses Umfeld zunächst mit Hoffnung verbunden. Die Spielräume erweiterten sich. Häuser wurden besetzt, zahlreiche Projekte einer kritischen Gegenöffentlichkeit gründeten sich neu. Gegen spätere Vereindeutigungen muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, die Opposition in der DDR war kein einheitlicher Block. Sie war aus verschiedenen Strömungen und Richtungen zusammengesetzt. Also es gab im Vorfeld, in den Jahren vorher, immer schon merkwürdige Dinge, die dann auch innerhalb der Oppositionsszene in Berlin kontrovers diskutiert worden sind. Das Beispiel hat sich dann Rainer Eppelmann, der damals Pfarrer war in der Samariterkirche, und der dann später in die CDU eingetreten ist und auch ein paar Posten hatte. Er war früher eigentlich so Pazifist gewesen und Wehrdienstverweigerer und hat auch Wehrdienstverweigerer unterstützt in der DDR. Der war ja dann 1990 so der erste Kriegsminister in der neuen Regierung, was völlig absurd war. Und der hatte dann manchmal so merkwürdige Kontakte im Westen gehabt, also wo dann bestimmte Leute, man muss sich ja so vorstellen, dass es, wenn Oppositionsgruppen in der DDR, die hatten ja auch immer Westkontakte und es gab ja völlig verschiedene. Also es gab ja, wie zum Beispiel mit dem Schwarzen Kanal, mit dem Piratensender 1986, Zusammenarbeit von linken Oppositionsleuten und radikalen Linken in West-Berlin, die dann ja den Sender installiert haben im Wedding. Es gab aber dann ja auch so Kontakte, wo dann Zeitschriften, Bücher und so weiter in den Osten kamen und die Umweltbibliothek und dann auch andere ähnliche Orte in der DDR, die wurden ja dann gut bestückt und da gab es immer so Kontakte und jeder hatte so, also die Grünen waren sehr eifrig mit ihren Kontakten in die DDR. Es gab aber auch schon, was immer dann vergessen wird und heute auch immer noch vergessen wird, schon auch radikale Linke, die der autonomen Szene zugehörig sind und sich fühlten damals, die hatten schon auch eifrige Kontakte in die DDR gehabt zu Leuten aus der Opposition und haben sie unterstützt. Und jedenfalls hat Rainer Eppelmann mit Vertretern seines damaligen Friedenskreises, Samariter, sich mit CDU-Leuten, West-CDU-Leuten in Ost-Berlin getroffen. Und da gab es dann irgendeinen ziemlichen Aufschrei in den anderen Oppositionsgruppen. Und Er und der Friedenskreis ist dann mehr oder weniger eigentlich auch so aus den Zusammenhängen der anderen rausgekickt worden. Also selbst dann die, die dann Initiative Frieden Menschenrechte hießen, die wollten dann auch nicht so sehr mehr mit ihm zusammenarbeiten. Es gab einen anderen Punkt, da gab es Leute aus der Opposition, die auch schon länger aktiv waren, die wollten ein Menschenrechtsseminar initiieren und durchführen in Friedrichsfelde in der Kirchgemeinde. Und die haben sich dann im Vorfeld, also da durfte auch nicht, dass er eigentlich mehr oder weniger verboten worden mit Druck durch den Staat, die haben sich im Vorfeld die Vorbereitungsgruppe dann gespalten in Initiative Frieden Menschenrechte und Gruppe Gegenstimmen. Und Gruppe Gegenstimmen, das waren dann Leute, Marxisten aus der Opposition, und die Gruppe Initiative Frieden Menschenrechte, das waren die, die schon so bürgerliche Freiheiten und was ist im Westen möglich an Freiheiten und so weiter, das stark in Vordergrund gestellt haben. Während Gegenstimmen immer das Soziale und eine sozialistische Gesellschaft als irgendwie Möglichkeit, dass die Menschenrechte auch da erfüllt werden können, in Betracht gezogen haben. Also solche Differenzierungen gab es dann schon auch in Diskussionen. Es gab aber dann bei den neuen Gruppen im Sommer 1989 keine einzige Gruppe, die die Abschaffung der DDR oder die kapitalistische Marktwirtschaft oder so weiter gefordert haben, sondern in allen Gründungspamphleten stand irgendwas vom demokratischen Sozialismus. Jetzt gibt es einige von denen, die in den Gruppen aktiv waren damals, also Demokratischer Aufbruch oder Demokratie jetzt oder andere, die im Nachhinein jetzt woanders gelandet sind und sagen, ja, das haben wir damals nur reingeschrieben, weil ja nicht mehr möglich war und das so der erste Schritt war zur Öffnung und so. Aber trotz alledem hat niemand von Wiedervereinigung und in einigen Deutschland gesprochen. Und ich war selber mit anderen Leuten im Herbst 1989 in Litauen, in Vilnius. Und da gab es dann dort auch sowas wie schon so ein Haus der Demokratie, wo also Oppositionsgruppen da ihre Büros hatten. Und da sind wir das erste Mal konfrontiert worden damit, dass die sagten, so, bei euch ist ja jetzt bestimmt die Forderung Einheit von Deutschland. Und wir haben die groß angeguckt und dachten, wieso, wie kommt auf sowas? Also da kam dann plötzlich aus Osteuropa, und da muss man auch sagen, die hatten dann eine USA-Fahne in ihren Büros hängen und Ronald Reagan-Bilder und so weiter. Also die waren völlig anders drauf. Und ich denke schon, dass auch so ein was Spezifisches in der DDR in der Opposition schon war, dass es in einer großen Mehrheit um demokratischen Sozialismus ging und auch ein Versuch in der DDR und als DDR, ja, mal was zu versuchen, was anders zu machen. Die Wiedervereinigung war nicht das Anliegen der Oppositionsbewegung in der DDR, die sich 1989 neu aufgestellt hat. Was im feierlichen Rückblick als so eindeutig erscheint, war keineswegs Konsens. Und das nicht nur innerhalb der radikalen Linken. So beschreibt es auch Bernd Gerke, Historiker und Mitbegründer der Vereinigten Linken. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die DDR-Bevölkerung von Anfang an den Westen oder gar den Westen so, wie er unter Helmut Kohl war, gewollt hat. Ich kann allen nur empfehlen, die jetzt meinen Worten nicht glauben wollen, einfach ins Internet zu gehen, ins Spiegelarchiv zu gucken und sich die letzten beiden Spiegel von, also 51 und Nummer 51 und 52 von 89 mal anzugucken. Da ist die erste seriöse Meinungsumfrage in der DDR durchgeführt worden. Und zwar unter anderem gerade auch deshalb, weil nach dem Mauerfall auf den Montagsdemonstrationen erstmals Losungen auftauchten nach der deutschen Einheit. Das waren damals noch ganz wenige und nun wollten die auch unter anderem wissen, ja, wie denkt die Bevölkerung darüber? Und noch zu diesem Zeitpunkt, also beauftragt von Forschungsgruppe Wahlen, ich glaube ZDF und Spiegel, die waren die Auftraggeber, die haben sich dann sozusagen Soziologen aus der DDR geholt, haben denen die Fragen vorgegeben und dann haben die gemeinsam sozusagen durchgeführt, diese Umfrage. Da kam heraus, dass zu dem Zeitpunkt Anfang Dezember, als die Umfrage gemacht wurde, also rund einen Monat nach der Maueröffnung, noch über 70%, knapp 3/4 der DDR-Bevölkerung, zwar eine Annäherung an die Bundesrepublik wollten, die Demokratisierung in der DDR sowieso, aber überhaupt nicht von einem Staat ausgegangen sind, sondern nach wie vor von zwei Staaten. Was in einer Frage sehr deutlich wurde, als gefragt wurde, was denken Sie, was in 10 Jahren passiert wird? Da waren immer noch also riesen Mehrheiten in der DDR der Meinung, es wird noch zwei Staaten geben und die Annäherung soll natürlich stattfinden, man soll sich gut vertragen und alles soll demokratisch und friedlich sein und so weiter und so fort. Aber es wird keine Wiedervereinigung geben, so wie sie dann real gekommen ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass in solchen Zeiten von Revolutionen und so weiter radikale Änderungen sehr kurzfristig oftmals sind. Deutschland! Mehr oder weniger beiläufig ist hier bereits eine Gruppierung der DDR-Opposition genannt worden, die den Namen Vereinigte Linke trug. Bevor wir weiter auf die Diskussionen der Autonomen über die anstehende Wiedervereinigung eingehen, wollen wir kurz bei dieser Vereinigten Linken verharren. Die DDR, das herrschende System in der DDR, dieses politbürokratische System, befand sich zu dem Zeitpunkt in einer tiefen Krise, in seiner finalen Krise. Man setzt den Beginn dieser finalen Krise immer an mit den Protesten gegen das Sputnik-Verbot im Dezember 1988. Der Sputnik, das war ein sowjetischer Digest, der sehr viel auch über Perestroika-Geschichten berichtete, und Erich Honecker hat das Ding einfach so Kraft seiner Wassersuppe verboten. Und da gab es dann viele, zwar sehr vorsichtig formulierte, aber doch Ablehnung. Übrigens, das ging bis weiter in die SED hinein, dieses Unbehagen, das muss man auch dazu sagen, ja. Weitere Stationen waren dann zum Beispiel die Wahlfälschungen, die dann aufgedeckt wurden, auch bei der Kommunalwahl im Mai. Und dann gab es die ganzen Ausreiser und so weiter. Und das war ja auch eine sehr medienträchtige Sache. Das herrschende System strampelte nur noch ohnmächtig herum. Ja, und dann stellte sich natürlich die Frage, wie weiter? Und da bildeten sich dann eine ganze Reihe von neuen Organisationen, die entweder die Sache überhaupt nur diskutieren wollten, wie das neue Forum. Das war ein Forum, ist ein Forum, also ein Diskussionsort sozusagen. Wobei man anfangs noch die Vorstellung hatte, erstmal mit den Herrschenden zu diskutieren. Das hat man dann aber bald fallen lassen, also die sollten dann weg. Und dann andere Organisationen, die eben durchaus mit einem spezifischen Programm auftraten. Und dazu gehörte eben auch die VL, die Initiative für eine Vereinigte Linke. Ich bin damals aktiv gewesen, also eher am linken Rand der Bürgerbewegung, der Bürgerbewegungen. Wir haben damals eine Initiative gegründet, die nannte sich Initiative für eine Vereinigte Linke. Das waren Teile der Aufrufer für ein neues Forum, die sich halt politisch stärker doch nach links verorten und artikulieren wollten. Und auch andere, die dazugekommen sind, viele Leute aus dem Umfeld der Umweltbibliothek Berlin und andere Gruppen. Ja, und da stand Wirtschaft ganz oben auf der Agenda, natürlich. Es gab eine Initiative für unabhängige Gewerkschaften, auch im Herbst 89, auch mit einem Vorlauf. Die orientierte sich an Ideen, wie sie am Anfang auch in Prag 68 oder in der Solidarność oder in anderen osteuropäischen Oppositionsgruppen prägend waren. Und die im Grunde genommen vor allem darauf zielte, die Verfügung über das sogenannte Volkseigentum nicht zu behalten, sondern erstmal herzustellen, bevor es verscherbelt wird zum Minimalpreis im Zuge einer zügellosen Privatisierung, wie wir es dann erlebt haben. Und da wurde vor allem mit Blick auf Betriebsräteinitiativen vieles gemacht. Das war sicherlich politisch absolut richtig, das auf die Agenda zu setzen, aber man war konfrontiert mit einer unglaublichen Naivität anderer politischer Akteure und vor allem auch mit einem doch großen, mehrheitlichen Wunsch, im Grunde genommen ohne Einschränkung sich anzuschließen an das System der Bundesrepublik. Das war eine Organisation, die sich das Ziel gesetzt hatte, die DDR im Sinne eines freiheitlichen und demokratischen Sozialismus zu revolutionieren. Vereinigte Linke, das hieß aber zugleich auch, dass Linke unterschiedlicher Herkunft, politischer Orientierung, manche trotzkistisch, manche waren eher linkssozialdemokratisch und so weiter und so fort oder rätekommunistisch, dass die alle in einer Organisation zusammenarbeiten können. Also dass es da nicht so eine verpflichtende Parteilinie gibt, sondern die Einheit der Organisation wird durch das gemeinsame Ziel hergestellt. Und daher eben auch die Organisation als Bürgerbewegung, das war ja gedacht auch gleichzeitig als ein Vorbild dafür, wie der Staat funktionieren sollte. Also mit wenig Hierarchie und mit viel Entscheidungsbefugnis immer für die Bürgerinnen und Bürger, mit viel direkter Demokratie und so weiter. Das war eine Initiative, die also vor allem aus den großen Städten der ehemaligen DDR heraus versucht hat, all das zusammenzubringen, was sich in irgendeiner Weise links verortete, in der damaligen Protestbewegung und auch in der vorherigen Oppositionsbewegung. Es gab in Berlin, aber auch in anderen Städten schon die ganzen 80er Jahre über Diskussionen zwischen verschiedenen Flügeln oder verschiedenen Oppositionsgruppen. Die einen, die orientierten sich eher, sage ich mal, an Bürgerrechts- und Menschenrechtsthemen. Die anderen eher an alternativen sozialistischen oder anarchistischen Vorstellungen. Das waren sicherlich zwei absolut plausible Ansätze, die DDR zu kritisieren, bloß dass die eben thematisch relativ wenig und immer weniger in den End-80er Jahren miteinander zu tun hatten. Und die VL, also oder Initiative für eine Vereinigte Linke, hat sich halt explizit links verortet und hat als eine der Bürgerbewegungen auch an den Runden Tischen und anderen Aktivitäten im Herbst 89 teilgenommen. Ja, ja. Man muss im Übrigen noch sagen, dass im Frühherbst 1989 eigentlich keine der neuen Organisationen eine Übernahme des bundesrepublikanischen Gesellschaftsmodells wollte, also jedenfalls verbal. Selbst die Sozialdemokraten wollten nur so einen demokratischen Sozialismus irgendwie. Und sogar die CDU, diese Blockflöten, die nachher Kohl in den Arsch gekrochen sind, die wollten, haben erstmal auch noch ein bisschen so von Sozialismus rumgeschwurbelt und so weiter und so fort. Die meisten anderen Organisationen haben das allerdings relativ schnell abgelegt. Es gab noch Sozialisten im Neuen Forum, hier speziell in Berlin. Da gab es eine relativ starke Gruppe in dieser Richtung. Während im Süden das Neue Forum eigentlich zum Teil ausgesprochen reaktionär war, muss man auch sagen. Und es gab auch innerhalb des unabhängigen Frauenverbandes, der uns politisch überhaupt nahe stand, auch eine Reihe von sozialistisch orientierten Kräften. Aber die VL war als Organisation die einzige, die ein sozialistisches Programm hatte von diesen Bürgerbewegungen. Ja. Zu hören war hier zum einen Erhard Weinholz. Bis 1982 war er Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften in Berlin, wo er seine Stelle aus politischen Gründen dann verlor. Er gehörte zur Vereinigten Linken in Berlin und wurde schließlich parlamentarischer Mitarbeiter von Thomas Klein, der bei der Volkskammerwahl im März 1990 zum einzigen Abgeordneten der Vereinigten Linken wurde. Zu hören war zum anderen Thomas Kupfer mit dem Auszug aus einem Interview aus dem Jahr 2009. Thomas Kupfer gehörte zur Vereinigten Linken in Halle, wo diese Gruppierung stark vertreten war. Kupfer gehörte später dann zu den Mitbegründern von Radio Korax in Halle. 2009 ist er zu früh und unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben. Die Vereinigte Linke hatte sich im Herbst 1989 gegründet. Zu ihr gehörten christliche Sozialisten, Autonome, Anarchisten, Trotzkisten, Rätekommunisten, Ökologiebewegte, linke Intellektuelle, zum Teil auch dissidente Teile aus dem Apparat der SED. Entscheidend an der Vereinigten Linken ist, dass sie auf den unweigerlichen Zusammenhang von Politik und Ökonomie hinwies. Die bürgerlichen Freiheitsrechte sind zu erkämpfen und auszuweiten, aber eine bloß politische Revolution trägt die soziale Verheerung in sich. Mitglieder der Vereinigten Linken wiesen hellsichtig darauf hin, dass eine Privatisierung der Ostökonomie verheerende soziale Folgen zeitigen würde. Dem sollte unter anderem auf der Ebene der Betriebe begegnet werden, so organisierte der hallische Ableger der VL Anfang 1990 eine Betriebsrätekonferenz, auf der Delegierte von über 70 DDR-Betrieben vertreten waren. Mit der Teilnahme an den Volkskammerwahlen im März 1990 begann sich die Vereinigte Linke jedoch zu zerreiben. Zwar konnte im Zuge des Wahlkampfes eine Vernetzung ausgebaut werden, aber der konkrete praktische Ansatzpunkt schien aus den Augen zu geraten. Die Wahlergebnisse zeigten letztlich, die Positionen der VL waren die einer Minderheit. Eigentlich war dann die Arbeit bei der Initiative Vereinigte Linke, hat man dann auch gemerkt mit den Wahlen im Frühjahr 1990, dass sie ja nicht so viele Leute irgendwie begeistert hatte und nicht so einen großen Zuspruch bekommen hat, wie die neuen anderen Gruppen ja auch. Und trotzdem, obwohl die im Nachhinein, müsste man ja dann genau an diesem Punkt dann gesagt haben, ja, was bringt das alles überhaupt? Also wenn so eine große Mehrheit die AfD 1.0, also die Allianz für Deutschland, wie sie damals hieß, CDU, DAA, NSU und so weiter, gewählt hat. Warum macht man sich dann noch irgendwie irgendwelche Illusionen und versucht, mit irgendwelchen kleinen linken Gruppen oder Demonstrationen oder Hausprojekten und so weiter dagegen zu halten? Das ist eigentlich ein Disput, der bis heute anhält. Hatte das Sinn gehabt? Hättet ihr nicht lieber damals was anders machen müssen? Also verstärkt jetzt meinetwegen dann in die Betriebe reingehen sollen. Das war ja dann auch immer die Illusion von Vereinten Linken. Wir gingen jetzt in die Betriebe rein. Da gab es ja vielleicht 5, 6 Leute, die es wirklich gemacht haben. Aber da sie vorher nicht in Betrieben waren, ist es natürlich auch nicht möglich gewesen, danach dann in die Betriebe zu gehen. Die wurden ja dann auch immer weniger durch Treuhandschließung und so weiter. Aber es war eigentlich dann für uns mit eines der wichtigsten Themen irgendwie 1990 dann so gegen die beginnende Nazi-Geschichten da irgendwie was zu machen. Obwohl ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt alte Telegraph-Hefte angucke, ist ja am Anfang 90 ja auch fast jede Woche erschienen, ging das auch alles nebeneinander. Also wenn gerade heutzutage wird ja oft immer dann wieder diskutiert, Klasse oder dann jetzt gerade bei den Auseinandersetzungen mit Black Lives Matter und so weiter, wo sie sagten, ja, das Kapitalismuskritik ist wichtiger als sowas. Und dann von Haupt- und Nebenwidersprüchen gesprochen wird. Und damals lief aber alles gleichzeitig. Also da waren dann Betriebsbesetzungen, da waren dann Anti-AKW-Aktionen, da waren dann irgendwie Sachen gegen neue Umstrukturierung der NVA oder Polizei und mit den Häusern und so weiter. Und so. Es gehört eigentlich alles zusammen. Und ich finde das nach wie vor wichtig und eigentlich auch heute wichtig. Deutschland! Du bist großartig. Du hast immer Haltung. In the blue dawn of summer, we revoke silence and its claws. On the day they swore not to betray their men. In the blue dawn. Float in a stupor. Die Vereinigte Linke hat früh vor den Folgen eines Anschlusses der DDR an die BRD gewarnt. Im Laufe des Jahres 1990 wird die Agitation gegen die Wiedervereinigung zu einem zentralen Anliegen der Autonomen. Dabei hatten sich die verschiedenen Lager der Opposition zunehmend auch auf verschiedene Schwerpunkte verlagert. Auch wenn man eine gemeinsame Infrastruktur nutzte und sich an ähnlichen Orten traf, in Berlin war den Autonomen die Vereinigte Linke zu sehr auf die Wahlen hin ausgerichtet, zu sehr auf ein zu breites Bündnis angelegt. Die politischen Gruppen, in denen sich Dirk Teschner bewegte, nahmen früh den nationalistischen Taumel wahr, der im Sog der Wiedervereinigung entstand. Was mich jetzt überrascht hat, ich habe irgendwie in den Büchern von Max Czollek zur Gegenwartsbewältigung, sein aktuelles Buch, schreibt er, dass für ihn irgendwie Fußball-Weltmeisterschaft in der Bundesrepublik, also wann war die 2000, irgendwas, so ein Wendepunkt war, wo plötzlich ganz viel mit Deutschlandfahren rumgelaufen sind und so ein patriotisches Getümmel. Und da habe ich mich dann gewundert und dachte, na gut, das ist vielleicht ein bisschen jünger und so, aber für uns war das ja schon 1990, es war im Sommer. Da war Fußball-WM und da sind irgendwie in Ost-Berlin irgendwie Tausende von Autos mit Deutschlandfahren rumgefahren und da gab es schon öffentliche Leinwand vom Dom, wo Fußballspiele übertragen worden sind. Und ich kann mich noch so an Szenen erinnern, wo dann so eine riesen Kolonne mit Stau sich langsam nach dem Spiel raus in die Neubaugebiete wälzte, so die Karl-Marx-Allee und Frankfurt-Allee dann raus zu Lichtenberg, Marzahn, Hohenschönhausen, Hellsdorf und so weiter. Und die ganzen Leute von den besetzten Häusern, Mainzer Straße, Kreuziger Straße und so weiter, die standen alle an den Ecken zur Straße und haben sie mit Böller beworfen, mit Steinen und geschimpft und Transparente gehalten und so weiter. Und das war für uns auch schon so ein Tag, wo das komplett sichtbar war. Weil wir sind ja noch anders gewesen als Dresden, muss man auch, oder Leipzig muss man auch sehen. Also die ersten Deutschlandfahren sind in Berlin ja ganz spät bei den Demonstrationen aufgetaucht. Und wir haben bei den ersten, das war die Demonstration, wo der Runde Tisch das erste Mal getagt hat, da gab es eine Demonstration dahin und da tauchten plötzlich 5 Deutschlandfahren auf. Und da gab es sofort Auseinandersetzungen. Wir wollten die dann noch runterreißen und den wegnehmen. Und da gab es dann so Vermittler, die sagten, ach, lass doch mal oder irgendein Kram und so. Also in Berlin ging das alles später los. Nazis kannst du, ist jetzt noch was anderes. Aber jetzt die normalen Sachen, man Anführungsstrichen CDU-Wähler, die auch so das Patriotische entdeckt haben oder so weiter. Und das war für uns dann auch völlig merkwürdig, weil man muss ja wissen auch, dass im Frühjahr 1989 bei den Wahlen, bei den letzten Wahlen in der DDR, wenn wir die Wahlfälschung, die es dann gab, abziehen, also die exakten Zahlen dann jetzt angucken wird, dann sind 80% der Leute, die zum Wahlgang sind, DDR-Bürger, haben für DDR und für die Regierung und so weiter abgenickt. Und genau ein Jahr später ist so komplett alles anders. Und das war schon auch schwer nachvollziehbar. Ich sag, was ist jetzt mit denen passiert irgendwie und so weiter. Und wir waren dann ja schon die Minderheit, die eigentlich komplett im falschen Land waren. Also das war dann nicht mehr eigentlich unser Land. Und es ging aber auch dann immer darum, Leute auch mit denen sich zu solidarisieren oder denen es noch schlimmer und schlechter ging, wie jetzt die Vertragsarbeiterin aus Vietnam oder Mosambik oder Kuba und so, die das sofort schon gespürt haben. Es gab ja auch immer die Fußballspiele im Prenzlauer Berg vom BFC, wo dann die ganzen Nazi-Hooligans aus dem Alex gezogen sind und an der schönen Haus, 20 vorbei, in das besetzte Haus angegriffen haben, auf dem Alex, dann Nicht-Deutsche gejagt haben und so weiter und so weiter. Die Endzeit der DDR ist von einer Zunahme neonazistischer Gewalt geprägt. Angriffe bis hin zu pogromartigen Ausschreitungen richteten sich einerseits gegen die Vertragsarbeiter in der DDR, andererseits gegen linke und subkulturelle Projekte. Für die Autonomen rückte so die Notwendigkeit antifaschistischer Selbstorganisation in den Vordergrund. Der Zusammenbruch der DDR ist von Widersprüchen geprägt. Die Implosion der Macht setzt Möglichkeiten und Spielräume frei. Das Machtvakuum bedeutete aber auch für die anderen das Wegbrechen von gewissen Schranken. Also erstmal kann man ja dazu sagen, dass die Wende auch eben für die Opposition im Grunde eine Riesenchance war. Und das, was es eben an Opposition gab, und die war ja in der Regel auch links in der DDR, das waren ja Reformsozialisten und oder Trotzkisten teilweise, Anarchos, Umweltleute, ne, das war eher eine linke Opposition, die haben sich dann natürlich auch besser aufgestellt. Ich meine, allein in Ostberlin wurden 130 Häuser besetzt, es gab auch in Kleinstädten in Ostdeutschland gab es besetzte Häuser, neue Projekte, auch eher, sag ich mal, der vielleicht Bürgerbewegungsteil dieser Bewegung hat eigene Häuser und Projekte gegründet. Und ja, die Opposition, die hat offen, ja, also die Opposition, sage ich jetzt sehr breit, ne, aber so kann man schon sagen, ihre Breite hat den Kurs hin zur Wiedervereinigung ganz offen kritisiert und hat gesagt, das ist nicht das, was wir wollen. Das ist uns zu patriotisch und zu nationalistisch. Wir wollen hier eigentlich eine Alternative aufbauen. Wir wollen einen wirklichen Sozialismus irgendwie herstellen. Das sagt Konstantin Behrens. Er ist Mitbegründer der Webdokumentation 2. Oktober 90. Dieses Projekt dokumentiert neonazistische Übergriffe, die am 2. und 3. Oktober 1990 überall auf dem Gebiet der DDR stattfanden. Seit Ende 1989 wurde die Zunahme rechter Gewalt für Betroffene deutlich spürbar. Als die Weichen schließlich hin zur Wiedervereinigung gestellt waren, spitzte sich diese Tendenz weiter zu. Es ist auf jeden Fall eine Zuspitzung, weil was man natürlich trotz aller Kritik an der DDR sagen muss, ist es ja immer noch so gewesen, dass die Neonazi-Subkultur eine Subkultur war, die also nicht offen politisch auftreten konnte, sich nicht organisieren konnte, wie das in der Bundesrepublik der Fall war, wo es ja zum Beispiel die FAP gab, die NPD gab als Neonazi-Parteien. Und als dann dieser Staat implodiert ist, also ab, ich sag mal, November 1989, als auch die Polizei als Apparat gar nicht mehr so durchsetzungsfähig war, da wird ja auch heute oft vom rechtsfreien Raum oder vom Jahr der Anarchie gesprochen, also in diesem Wendejahr, da konnten natürlich die Neonazis auch viel offener auftreten und also die Leute, mit denen wir zum Beispiel für dieses Projekt geredet haben, die haben alle gesagt, mit der Wende, da ging das plötzlich richtig los. Also die Gewalt war vorher schon da, die Konfrontation mit den Neonazis, aber mit der Wende ist dieser repressive staatliche Rahmen weggefallen und auch die Neonazis haben da ihre Chance genutzt und sind viel offener aufgetreten und die Gewalt und die Angriffe hat sich nochmal krass intensiviert. Die Tage der Wiedervereinigung bieten dann den Auftakt zu einer Mobilisierung in den Neonazi-Kreisen. Zerbst, Weimar, Berlin, Magdeburg, Guben, Erfurt, Hoyerswerda, Halle, Jena, Frankfurt-Oder, das sind nur einige der Städte, an denen am 2. und 3. Oktober 1990 neonazistische Angriffe stattgefunden haben. Konstantin Behrens, Julian Kusebach, Laura Peter und Thomas Wiecher haben darüber Zeitzeugengespräche geführt und zahlreiche Presseberichte ausgewertet. Das Online-Projekt 2. Oktober 1990 dokumentiert diese Angriffe, die bis heute nicht umfassend aufgearbeitet sind und die auch damals im Taumel der Wiedervereinigung kaum in der Öffentlichkeit debattiert wurden. Zum einen war es ja klar, dass es eine riesige Feier wird. Es war ja klar, dass es Millionen von Menschen in ganz Deutschland, Ost und West an dem Abend in die Einheit reinfeiern werden und auch am nächsten Tag teilnehmen werden an Feierlichkeiten. Der 3. Oktober war ja auch schon zum Feiertag erklärt worden, deswegen war das natürlich auch gut möglich. So, das ist zum einen der Rahmen. Und dazu kann man noch sagen, dass diese Feierlichkeiten prinzipiell natürlich patriotisch bis nationalistisch waren. Zweitens kann man sagen, dass diese Angriffe in der einen oder anderen Form, also die Angriffe der Neonazis, bekannt waren, angekündigt waren. In ganz vielen Städten hat auch die Polizei davon gewusst, haben die Behörden davon gewusst. Also in Jena zum Beispiel hat die Stadt den Hausbesetzern aus der Kalibnerstraße 58 geraten, das Haus vielleicht zu verlassen, weil sie die Sicherheit nicht gewähren können. Die PDS wollte in Berlin am 2. Oktober eine Demo machen, da haben auch die Behörden gesagt, wir können die Sicherheit dieser Kundgebung nicht garantieren. In Frankfurt am Main ist in der Presse zu lesen, dass Frankfurt-Oder meine ich, dass die Neonazis da das besetzte Haus angreifen wollten. In Zerbst hat die Polizei einen Artikel abgedruckt in der Lokalzeitung, dass sie informiert ist, dass Angriffe passieren werden und dass sie sich außerstande sieht, einzugreifen. Also diese Angriffe waren bekannt und in vielen Städten wussten verschiedene Parteien davon, Behörden, Polizei, Besetzer, Linke, aber die Neonazis selbst natürlich auch und in Teilen auch die Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen. Das ist dann so die Ausgangssituation und dann haben sich die potenziellen Opfer natürlich unterschiedlich darauf vorbereitet. Ich habe jetzt natürlich mehr Einblicke in die damalige linke Szene, ne, durch die Interviews und weil sie auch selbst publiziert haben und da haben die Leute einfach sich heftig verbarrikadiert und bewaffnet und sich vorbereitet, darauf angegriffen zu werden und waren darauf eben vorbereitet, sich auch zu verteidigen. Von den Vertragsarbeitern, ja, die andere große Opfergruppe an dem Abend, da kann ich nicht so viel sagen, weil ich jetzt nicht zu diesen Menschen Kontakt habe, weil die eben auch nicht so publiziert haben, weil viele Menschen natürlich nicht mehr hier sind. Aber was man so aus den Zeitungsberichten oder einen Zeitzeugenbericht haben wir gefunden, was man da rekonstruieren kann, ist, dass teilweise die Behörden da informiert waren und den Leuten dann gesagt haben, versteckt euch einfach in eurem Wohnheim, geht an dem Tag am besten einfach nicht raus. Wir geben euch auch noch ein bisschen Essen und lasst diesen Angriff da über euch ergehen. Und dann kamen diese Angriffe und die Polizei ist dann irgendwann auch eingeschritten. Aber das wirkte auch eher wie so ein halbherziges Schutzkonzept, muss ich sagen. Für linke Oppositionelle bedeutete diese Zeit, mit der neonazistischen Gewalt umgehen zu müssen. Praktische Antifa-Arbeit stand auf der Tagesordnung und das hieß in vielen Städten die Entwicklung militanter Gegenwehr. Gerade die subkulturellen, gerade die radikaleren Teile, die haben sehr schnell auch die Neonazi-Gewalt zu spüren bekommen. Ja, ich habe eine Freundin und Genossin in Dresden, die hat sogar noch den Gründungsaufruf zum neuen Forum mit unterschrieben, 89, als Anarchistin. Und die wurden schon, bevor die ganzen Massen auf die Straße gegangen sind, waren die schon auf der Straße mit Aktionen und wurden auch von der Stasi verfolgt. Und als dann dieser Umbruch kam und so der Nationalismus viel stärker wurde, da wurden die auf der Straße von den Leuten gejagt und verprügelt, wurde ihnen gesagt, ihr roten Schweine. Also die haben das sehr früh zu spüren bekommen und mussten sich dann notgedrungen organisieren. Also neben dieser, ich sage mal, politischen Kritik am Nationalismus gab es einfach dann den Aufbau von Selbstschutzstrukturen und ja, die Hinentwicklung zu einer militanten Gegenwehr. Und die war natürlich auch nicht zimperlich. Ich würde schon sagen, dass die Gewalt ursächlich von den Neonazis ausging und dass das Gewaltniveau der Neonazis viel, viel höher war und dass die Neonazis vor Mord auch nicht zurückgeschreckt haben. Und es kam ja dann schon nach der Wiedervereinigung direkt zu den ersten Morden. Aber die Gegenwehr war auch nicht zimperlich. Die Leute haben sich und mussten sich auch bewaffnen mit Knüppeln, mit Gaspistolen, mit Molotow-Cocktails und so weiter und so fort. Also so haben die Oppositionellen eben darauf reagieren müssen. Offene politische Kritik und aber die ganz direkte militante Gegenwehr. Deutsche Frauen, deutsche Truhe, deutsche Wein. Alter. So stand er also an, der Tag der Wiedervereinigung. Was für große Teile der DDR-Opposition vorher kaum denkbar gewesen war, wurde nun Realität. Begleitet vom Terror der Neonazis schloss sich damit ein Fenster, das für kurze Zeit einen Weg jenseits von Staatssozialismus und freier Marktwirtschaft denkbar gemacht hatte. Mit der Ausweitung des Bullenapparats auf DDR-Territorium fielen auch unsere Freiräume. Für die Nacht vom 2. auf den 3. Oktober verordneten die alten neuen Herren über Großdeutschland Jubelfeierlichkeiten im Herzen Berlins. Zwischen Reichstag, Brandenburger Tor und Alexanderplatz sollte der endgültige Sieg der freien Marktwirtschaft mit Deutschlandfahnen, Nationalhymne und Volksfest begossen werden. Neben den offiziellen Jubelfeiern finden auch ganz andere Aktionen statt. Wo aber dann absehbar war, wohin die Reise ging, also das sind doch die Mehrheit auch in der Bevölkerung in der DDR, den Anschluss an die BRD wollte. Wir hatten einmal, da war ja Kohl dann im Dezember 89 nach Dresden gekommen, wo so der erste große Jubelfeier mit Helmut Kohl in Dresden stattfand. Da hatten wir noch eine ziemlich große Anti-Kohl-Demo in Berlin organisiert, wo das Spektrum ziemlich breit war. Also das ging bis in die Bürgerbewegung hinein und die neuen Parteien und so weiter. Und das war eigentlich so der letzte große Demonstration in dieser Breite, finde ich. Ja, und im Sommer 1990 war dann eben war ein wichtiges Zentrum von den Nazis ja in der Weidlingstraße mit besetzten Häusern in Lichtenberg, wogegen dann Aktionen liefen, eine große Demonstration in Lichtenberg auch im Sommer. Naja, und wo das dann irgendwie alles klar war, dass am 3.10. der Anschluss stattfinden sollte, hatten wir uns dann mit Westgruppen zusammengetan und dann überlegt, eine große Demonstration, oder es hieß ja noch Aktionstage, während die Sachen, die drumherum liefen, jetzt nicht so erfolgreich waren. Es gab also auch 1990 bis 91 schon noch eine intensive Zusammenarbeit von linken, radikalen linken Gruppierungen, Einzelpersonen aus Westen, Ostberlin. 1. Mai zum Beispiel 90 und dann eben die Lichtenberg-Demo und dann die 3.10. Demo. Es wurde dann bei den, früher war das ja so, da gab es immer dann die VVs, irgendwie Demo-Vorbereitungen, wo dann irgendwie auch ziemlich viele Leute, also schon teilweise 100 Leute dann da waren, wo dann diskutiert worden ist, wie soll jetzt eigentlich die Demo heißen, wo dann über Inhalte, Flugblätter und so weiter diskutiert worden ist und so. Statement. Ja, und das war schräg und auch verschiedene Vorschläge. Also zum Beispiel nie wieder Deutschland, das kam ja dann später, ist eigentlich schon geläufiger Parole gewesen, die dann vor allem von der radikalen Linken großgeschrieben, in Frankfurt am Main und so weiter, immer benutzt worden ist. Das ist aber dann irgendwie da bei der Demonstration für den 3.10.1990 in Ostberlin dann nicht durchgekommen und darum hieß die jetzt so ein bisschen komisch, Deutschland halt's Maul, es reicht oder so. 45 Jahre nach dem Kriegsende schlug die BRD die DDR und damit den Staat, der als Antwort auf die Verbrechen der Nazifaschisten entstanden war. Nach dem von den Nazis geführten Eroberungskrieg werden also zum ersten Mal wieder deutsche Truppen das Territorium eines Nachbarlandes besetzen. Sie sollen das ausführen, was sich die Herrschenden der BRD, seit es sie gibt, auf die Fahnen und in ihre Verfassung geschrieben haben. Die Erweiterung des Staatsgebiets gen Osten. Die Beute ist stattlich. Ein komplettes Land zur uneingeschränkten Ausschlachtung des Territoriums, der industriellen und landwirtschaftlichen Kapazitäten und, soweit die das zulassen werden, die Verwertung der dortigen Bevölkerung. Den ökonomischen Gewinn aus dieser Eroberung schätzen Bundesbankexperten auf ca. 1,5 Billionen D-Mark. Dem bundesdeutschen Kapital fällt darüber hinaus die Vorreiterrolle in der Verwertung des Zerfalls des Warschauer Paktes zu. Das westdeutsche Kapitalmodell Deutschland droht damit innerhalb des entstehenden imperialistischen westeuropäischen Staatenbundes EG und für die europäische Entwicklung überhaupt zu dem Machtzentrum schlechthin zu werden. Das war schon, man muss sagen, eine Abwehrreaktion, dann auch mit 3.10. und auch die Forderung. Also es war jetzt keine Forderung, die jetzt wirklich irgendwie realisiert werden hätte können, sondern das war eigentlich nur Brust raus, nochmal schreien und zu sagen, nee, es gibt doch Leute, die wollen das so alles nicht. Die antistalinistischen Aufstände, die nicht nur in der DDR zu grundsätzlichen Umbrüchen und zunächst offenen Situationen geführt haben, sind sehr schnell in den Würgegriff von sich im Inneren entwickelnden kapitalistischen Strukturen und dem Einfall des westeuropäischen Imperialismus geraten. Die vereinigte Mafia aus Konzernen, Händlern, Zuhältern, Reiseunternehmen, Haus- und Grundstückshaien, Dealern, religiösen Heilsbringern, Gastronomen erschließt sich neue Profitquellen. Mehr noch, mit dem Ende des Ost-West-Konflikts, das heißt der Ausschaltung der atomaren Drohfähigkeit der Sowjetunion, eröffnen sich der NATO unter jetzt offener Mitwirkung der BRD neue Kriegsführungsmöglichkeiten gegen die abhängig gehaltenen und wirtschaftlich ausgebeuteten Länder der drei Kontinente Afrika, Asien und Lateinamerika. Und dem Krieg in der Dritten Welt entspricht die Abschottung der Grenzen gegen die Armutsregionen im entstehenden EG-Hinterhof Osteuropa und den im Süden und die Perfektionierung, Vereinheitlichung der selektiven rassistischen Politik gegen Ausländer und Ausländerinnen, die hier im Zentrum leben. Dennoch, was sich da unter dem unheilverkündenden Namen Gesamtdeutschland gerade zusammenbraut, ist lediglich die Fortsetzung der BRD mit anderen Mitteln. Sie bleibt, was sie war, legitimer Abkömmling des Nazistaats, imperialistische Macht. Wütend und ohnmächtig erlebten wir die Wiedervereinigung. Überraschend, aber großartig war, dass auf die Demo am 3.10. trotz der kurzen Vorbereitungszeit nahezu 20.000 Menschen kamen. Die Bullen marschierten an diesem Tag mit Verstärkung aus Nordrhein-Westfalen und vom BGS in Ost-Berlin ein. Die Hoheitsrechte waren zwei Tage zuvor in Kraft getreten. Halt's Maul, Deutschland, es reicht. Aktionstage für den Wiederzusammenbruch war das Motto der Mobilisierung. Diese Aktionstage wurden unabhängig vom Bündnis Radikale Linke in Westdeutschland organisiert, das unter dem Motto Nie wieder Deutschland stand und maßgeblich unter anderem vom Kommunistischen Bund, der Zeitschrift Konkret und Westautonomen getragen wurde. Während das Bündnis Radikale Linke einen Fokus auf die alten Bundesländer beibehielt, wurde die Deutschland-Halt's-Maul-Demo von einem autonomen Bündnis aus Ost- und Westdeutschland getragen. Den Ostlautsprecherwagen, der auf dieser Demo zum Einsatz kam, hatte Joachim Bruhn von der Initiative Sozialistisches Forum in Freiburg, der Berliner Umweltbibliothek, vermacht. Das Motto der Demo war einem Song der DDR-Punkband Die Skeptiker entlehnt. Im Ostteil der Stadt kam es dann zu Krawallen. So weit, so schlecht. Die Tagesschau hat einen guten Grund, den Beginn der Krawalle nicht zu benennen. Denn schon vor Beginn der Abschlusskundgebung gibt es massive Provokationen von Seiten der Polizei. Ohne ersichtlichen Grund wird der zweite Lautsprecherwagen brutal angegriffen. Ja, die lief von Kreuzberg, vom O-Platz, dann und sollte am Alexanderplatz enden. Es war da irgendwie damals, der fand aber nicht statt, aber auch im Vorfeld angekündigt worden von den rechtsradikalen Partei Republikaner, REP, dass die auch eine Kundgebung am Alexanderplatz machen wollten. Deshalb ist der Endpunkt dann dorthin verlegt worden. Und ja, mit den Zahlen weiß ich auch nicht ganz genau, aber ich denke, ich würde mal sagen, so zwischen 20.000 und 30.000 Leute sind mitgegangen. Und wir hatten so verschiedene Redebeiträge, also manchmal, also wie gesagt, zwei Lautsprecherwagen, einer war vorne und einer mehr hinten und unser, der aus dem Osten war hinten. Manche Redebeiträge wurden dann bei beiden Lautsprecherwagen gehalten, weil es ja so, wer das kennt, bei großen Demonstrationen hört man ja eigentlich wirklich nur das, was am Lauti drumherum passiert, also so 50 Meter oder vielleicht maximal noch 100 Meter, wenn es eine gute Anlage ist. Aber wenn du weiter weg bist, hörst du das ja gar nicht mehr. Da macht es eigentlich Sinn, den gleichen Redebeitrag so zweimal zu halten, in verschiedene Enden der Demonstration. Und du hast dann gemerkt, dass es waren das erste Mal die Westberliner Polizeieinheiten auch im Einsatz. Und das, wo es dann in den Osten ging, wurden die auch immer aggressiver und wo dann so langsam so am Place der Republik vorbeiging und dann Richtung Alexanderplatz, war es schon eine aggressive Stimmung. Und die hatten dann so 200 Meter vom Alexanderplatz, also vom Endpunkt, unseren Lautsprecherwagen massiv angegriffen und mehrere Leute vom Lautsprecherwagenschutz verletzt. Weil also der Anlass oder der Auslöser war, dass sie irgendwie keine Kunstfreiheit akzeptieren konnten und deshalb auf ein bestimmtes Lied Herode Zora so vehement aggressiv reagiert haben, dass sie darauf geprügelt haben. Nicht. Zora, du machst, was uns gefällt. Wir haben ein Haus, ein stadtbesetztes Haus, den Peter und den Pilz, die schauen nur zum Fenster raus. Wir haben ein Haus, den Peter und den Pilz, der jeder Bullensau mal kräftig in die Fresse tritt. Hey, rote Zora, Molli, ihr Molli, la, Molli, Upsasa. Hey, rote Zora, du machst, was uns gefällt. Hey, rote Zora, ein Mensch mit Schädelriss, zwei mit Platzwunden, mehrere mit Prellungen auf dem Rücken. Es gab gezielte Schläge zwischen die Beine und auf die Knie. Das ist das einzige Resultat dieses ersten Angriffs, denn die Demo zieht trotzdem ruhig bis zum Alexanderplatz. Also die Demonstration ging dann weiter bis zum Alexanderplatz, wo es dann komplett eskalierte und die Demonstration aufgelöst worden ist und es dann zur Auseinandersetzung mehrere Stunden lang gab. Wir haben dann in den 200 Meter, die wir weitergefahren sind, dann auch eben gleich dann darauf hingewiesen, dass ein Jahr davor, am 3. Oktober 1989 in Dresden, es schon mal so einen Vorfall gab, dass Polizisten damals der DDR auf Demonstrantinnen eingeprügelt haben, die sich am Hauptbahnhof getroffen haben. Und jetzt genau ein Jahr später passiert das Gleiche wieder mit anderen Uniformträgern und anderen Polizisten aus einem anderen Land, die jetzt auch hier sind. Und man sagt, jetzt sind wir komplett angekommen und jetzt ist auch, wie manche dann so sagt, jetzt ist der kurze Sommer oder das kurze Jahr der Anarchie endgültig vorbei. Dieselbe BRD, wie wir sie in den zahlreichen Mobilisierungen der ganzen letzten Jahre, darüber hinaus auch gleichzeitig immer genauer kennengelernt haben, in den antiimperialistischen Aktionen gegen den BRD-unterstützten Überfall der USA auf Libyen als Staat mit imperialistischer Außenpolitik, in der internationalistischen IWF-Kampagne als Staat mit imperialistischer Wirtschaft und Handelspolitik, in der antimilitaristischen Kampagne gegen die Munitionstransporte als Staat mit imperialistischer Militärpolitik, in der antifaschistischen Selbstorganisation gegen Faschobanden als Staat mit imperialistischer Innenpolitik, in der antirassistischen Mobilisierung gegen die Behandlung von Flüchtlingen als Staat mit imperialistischer Rechtspolitik, in den Wellen von Hausbesetzungen als Staat mit kapitalistischer, profitorientierter Organisierung des Alltags, in der Bewegung gegen die Volkszählung als Staat mit imperialistischer Sicherheitspolitik, in der Mobilisierung zum Beispiel gegen Siemens als Staat der imperialistischen Konzerne, in den Bewegungen gegen die Startbahn West, gegen WAAs und AKWs als Staat kapitalistisch motivierter Umweltzerstörung und Regionalplanung, um nur mal ein paar wenige Beispiele zu nennen. Innerhalb dieser Kämpfe und in den Mobilisierungen von Frauen, zum Beispiel gegen imperialistische Bevölkerungspolitik als Staat der patriarchalen Herrschaft, des Sexismus und der Männergewalt. Leichen pflastern den Weg der herrschenden Klasse in der BRD und er mündet in der einzigen gesellschaftlichen Utopie, die sie zu bieten hat, dem kapitalistischen, patriarchal-rassistischen Normalzustand, wie wir ihn kennen. Alles ist käuflich, Ware und die erzeugte Konkurrenz und Ellenbogen. Mensch und Natur sind zur Verwertung freigegeben, Frauen der Männermacht, Schwarze dem Metropolenschauvinismus. Das ist der eigentliche inhaltliche Kern der Jubelfeiern am 3. Oktober. Aber wie in jeder gesellschaftlichen Formation, die auf Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und patriarchale Herrschaftssicherung beruht, entstehen auch im Kapitalismus die Widersprüche dazu ständig neu. Und dieser lebendige Widerspruch soll an dem Tag die Straße bestimmen. Gegen das, was da vor versammelten Weltmedien zelebriert werden soll und für ein politisches Signal an uns selbst und an die, die weltweit mit den deutschen Blutsaugern und Völkermördern konfrontiert sind. Lautsprecherwagen kann die Kundgebung nicht mehr stattfinden und die Polizei zieht sich natürlich nicht zurück. Als Maul Deutschland, es reicht, Fahnen der DDR, schwarz-rote Fahnen, antinationale und antiimperialistische Forderungen, antifaschistische Parolen, ein großer Stinkefinger gegen die deutsche Wiedervereinigung. Aus heutiger Sicht an vielen Ecken inhaltlich ungar oder naiv bis verkehrt, die Marginalität der eigenen Position ausgleichen durch Verbalradikalismus und doch ein Zeichen für das, was in der Wendebewegung anwesend, aber dann verschwunden war, die Demonstration eines grundlegenden Einspruchs gegen die politische und wirtschaftliche Ordnung in Ost und West. Diese Bekundung eines Antagonismus lernte am 3. Oktober 1990 nun auch die Knüppel der Westbullen kennen. Also war jetzt ja nichts Überraschendes, ne? Also wir kannten ja seit Jahren alles, was auch im Westen passierte, auch bei Ausnahmedemonstrationen, mit den Räumungen und teilweise mit auch Toten, die es gab bei Räumungen irgendwie in West-Berlin oder in der Bundesrepublik im Umfeld von Demonstrationen. Das war ja jetzt alles überhaupt nichts so Überraschendes, auch wo wir zum 1. Mai 1990, also ein Teil von uns, weil wir hatten selber dann so ein Fest am Kolbertsplatz gemacht, aber in anderer Zeit, da ist dann zu der revolutionären 1. Mai-Demo nach Kreuzberg und da gab es ja noch so ein bisschen komische Grenzposten. Also normalerweise musstest du ja da noch irgendwie deinen Stempel zeigen oder was auch immer. Jedenfalls wurde da der Grenzübergang dann in der Nähe, also Heinestraße bei Moritzplatz, gestürmt von denen, die dann irgendwie aus dem Osten rübergekommen sind. Und da hat die Polizei auch schon sofort mit Knüppel raus und mit Tränengas und so weiter. Also es waren alles Erfahrungen, die wir kannten. Wir waren ja auch vor dem 3.10. im Westen bei Demonstrationen mit beteiligt. Deshalb war es jetzt nicht so, wo du sagen kannst, das ist jetzt so ein Ereignis, wo man jetzt neu nachdenken muss. Oder eher war das schon, denke ich mal, so ein Schock und dann auch so, wo sich ein bisschen was geändert hat, dann einen Monat später, nach der Räumung der Mainzer Straße, weil das schon ein großer Einsatz war, den es so auch in der DDR von seiner Polizei nicht gab. Und das war schon dann auch was Neues, wo dann für einige aus den besetzten Häusern klar war, die machen uns alle platt, wir müssen jetzt anders agieren irgendwie in Zukunft. Und dann ging es erst so los mit den Verhandlern und Verhandlungen mit runden Tischen, dann mit den Bezirken, um Verträge auch so noch nachträglich zu bekommen, die ja noch keine hatten und so weiter. Die friedliche Revolution zeigt insbesondere am 2. und 3. Oktober 1990, dass sie so ganz ohne Gewalt doch nicht vonstatten ging. Die Angriffe der Neonazis einerseits, der Angriff der Polizei auf die antinationale Demo am 3. Oktober andererseits, der schließlich in einer stundenlangen Straßenschlacht endete. Für die Autonomen war klar, es gibt hier eine Parallele. Die Gewalt, die Demonstranten am 9. Oktober 1989 in Ostberlin von Seiten der Volkspolizei erfahren hatten, war für sie vergleichbar mit der Gewalt, die sie am 3. Oktober 1990 erlebten. Von den Prominenten der Wendebewegung forderten sie, diese Parallele zur Kenntnis zu nehmen. Es gab ja den Ermittlungsausschuss, wo es auch Ermittlungsausschuss Ost und West gab. Es gab den üblichen Mehringhof, Kreuzberg. Und da es lange gedauert hat, bis die Telefonleitung ganz normal zwischen Ost und West hin und her ging, hatten wir dann noch so ein Büro aufgemacht in Ost-Berlin als Ermittlungsausschuss Ost. Also wobei bestimmte Demonstrationen, ging dann bis zur Mainzer Straße oder so weiter, Räumung dann im November, dann auch der Ermittlungsausschuss Ost arbeitete, bevor wir dann beide zusammengeschmissen haben. Und die haben dann auch gefilmt. Also es gibt also dann auch so die ganze Demo immer abgefilmt und auch die Ausschreitung und die Angriffe der Polizei. Und wir hatten sozusagen Videomaterial zum Vorlegen, also so Beweismaterial und Protokolle von den Geschädigten, die dann teilweise auch im Krankenhaus behandelt werden mussten vom Lautsprecherwarnschutz. Und damit sind wir dann zu der Untersuchungsausschuss oder wie auch immer in der Sophiengemeinde. Da waren dann Christa Wolf und Christoph Hein und der Pfarrer Passauer und andere Leute drin, die eben seit einem Jahr immer noch tagten und haben dann das vorgetragen und natürlich so mit, wir kommen also DDR-Opposition, wir waren teilweise am 7. und 8. Oktober auch betroffen von den Übergriffen der DDR-Polizei und jetzt ein Jahr später haben wir sowas wieder erlebt und wir haben sie aufgefordert, dass sie den Untersuchungsausschuss weiterführen, auch zu diesen Angriffen der Polizei. Und dann haben sie sich kurz ohne uns beraten und dann gesagt, na, das machen sie dann nicht und das haben sie jetzt abgelehnt, weil sie wollen sich auf die 7. 8. Oktober 89 Geschehnisse konzentrieren. Ja. Also damit war das auch erledigt, dass du dann noch so eine Unterstützung aus so einem Spektrum bekommen hast. Also selbst die Tageszeitung nach dem 3. Oktober 90 haben selbst die Taz kaum kritisch drüber berichtet oder das so in so einem großen Thema gemacht. Das war dann nur so eine Randerscheinung irgendwie, dass es eben dann Auseinandersetzungen und Nachtdemonstrationen am Alexanderplatz gab. Dirk Teschner hat es angedeutet, für die Autonomen standen nach dem 3. Oktober 1990 wichtige Auseinandersetzungen noch an. Die Räumung der Mainzer Straße im November 1990 sollte eine Machtdemonstration der Westpolizei werden. So wurde auch dem Vorhaben, sich der Macht der BRD militant zu widersetzen, die Grenzen aufgezeigt. Nach dem 3. Oktober 1990 setzten auch im Osten Diskussionen an, die im Westen schon geführt wurden, die Herausbildung einer antideutschen Linken, die Differenzierung von Antideutschen und Antinationalen. Manche dieser Diskussionen haben fruchtbare Erkenntnisse gebracht, manche Diskussionen drehen sich bis heute im Kreis und zeugen von den Beschränkungen einer wie auch immer gedachten pluralen Linken. Wenn wir heute auf die Deutschland-Halts-Maul-Demo vom 3. Oktober 1990 zurückblicken, sollte dies nicht im Modus der Heroisierung geschehen. Hals-Maul-Deutschland, das ist einerseits ein Zeichen dafür, dass der antagonistische Widerspruch artikulierbar ist. Dass man sich dem herrschenden Strom der Geschichte wenigstens nicht gesinnungsmäßig unterordnen muss. Der 3. Oktober ist aber auch Zeichen einer Niederlage, deren Folgen bis heute spürbar sind. Und zuletzt sollte die Erinnerung immer auch Anlass selbstkritischer Aufarbeitung sein. Ja, das Spektrum in West-Berlin war ja extrem breit, was Demonstrationen betraf. Also was jetzt so Zeitschriftenprojekte, Infoläden oder Buchläden oder Kneipen betraf, ja nicht so sehr. Also da hatten wir schon auch geguckt, so dass so bestimmte Fraktionen unter sich blieben, aber bei Demonstrationen war alles dabei. Und das war für uns am Anfang schwer nachvollziehbar. Es gab zum Beispiel am 1. Mai 1990 mit den Leuten aus Ost-Berlin dann Prügeleien auf der revolutionären 1. Mai-Demo mit den Stalinisten und Maoisten darin. Weil die gehörten immer mit dazu bei den Demonstrationen in West-Berlin und die hatten Stalin- und Mao-Bilder und andere mit dabei. Und es war für Leute, auch für radikal Linke aus dem Osten, nicht akzeptabel. Und ja, da gab es eine handfeste Auseinandersetzung. Und das war bei den Vorbereitungen dann auch immer so, dass wir gesagt haben, die wollen wir nicht dabei haben und sonst machen wir nicht mit. Und wo die dann auch selten bei den VVs waren, aber dann zur Demonstration tauchten sie dann doch auf. Also selbst wenn ihr unsere Fotos vom 3.10.90 von der Demo anguckt, sind dann stalinistische türkische Gruppen oder eben die Unterstützer, also die RIM, die Leuchtende Fahrt Peru unterstützt haben und so weiter, auch irgendwie auf der Straße mit dabei. Und sonst war das Spektrum auch viel ambivalenter als bei uns jetzt im Osten, also mit der Auseinandersetzung zwischen Autonomen und Anti-Imps und dann noch verschiedene trotzkistische Gruppierungen und so weiter und so weiter. Damit hatten wir dann ja eigentlich erst so mit den besetzten Häusern in der Mainzer Straße zu tun, weil ja dann so verschiedene Häuser gab, die was so ein Flügel präsentiert haben oder so. Und das war für uns dann auch schon immer schwierig. Also wir hatten dann, das war auch ein Thema, was dann die Jahre danach dann von uns immer wieder gebracht worden ist. Ihr müsst also, ihr habt keine klare Abgrenzung, ihr habt zu Stalinismus, also ihr müsst eigentlich viel mehr, also im Westen, Radikallinke, ihr müsst viel mehr mal zum Thema Stalinismus und mit zu eurem Verhältnis zur damaligen DDR und Sowjetunion klarkommen und dazu was machen. Es gab dann Versuche von radikalen Linken im Kreuzberg oder West-Berlin und Ost-Berlin, gemeinsame Veranstaltungen in Mehringhof zu machen. Es gab dann auch so eine Art Anti-Stalinismus-Seminar oder es gab dann so eine Donnerstagsgruppe, die sich so anderthalb Jahre regelmäßig getroffen haben, um so einen Austausch, und die wollten noch mehr von uns wissen und wir sind dann in so eine Diskussion gekommen. Der Ansatz war schon nicht schlecht, aber dadurch, dass auch die radikale Linke im Westen dann schwächer geworden ist oder manche sich dann wirklich auch auf Antifa und an die rassistische Arbeit konzentriert haben, ist so ein Austausch über Politik und Ideologie eigentlich dann auch weniger geworden. Um mal vielleicht das nochmal zu Ende zu bringen, weil es gibt ja dann zum Beispiel RIM-Leute, wo ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie die Organisation hieß, die sie danach gegründet haben, die sind ja dann in Neukölln ziemlich umtriebig, die gibt es immer noch. Und da kippt das jetzt ja in den letzten Jahren so extrem, wo also von dieser Gruppierung jüdische Einrichtungen angegriffen wurden und auch Antifa-Treffs angegriffen wurden, weil ganz klar merkwürdige antisemitische Positionen vertreten, wo also wir damals 1990 und dann später in Diskussion 91, eigentlich für uns war das klar, dass es in die Richtung geht. Und das ist ein großer Fehler auch von der radikalen Linken im Westen gewesen, dass sie sich nicht ganz streng und von vornherein davon getrennt haben. Also wie auch bei bestimmten Anti-Imp-Flügeln, die auch teilweise in der Mainzer Straße mit waren, die jetzt auch seit Jahren, die überhaupt noch aktiv sind, so Anti-Israel-Kurs fahren, Ja, das sind alles so Auseinandersetzungen, die eigentlich damals irgendwie im Westen auch versäumt worden sind zu führen. Und das fällt denen jetzt auch teilweise auf den Füßen. Wutpilger, Streifzüge. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger, Streifzüge. Es ging um den Kontext einer Demonstration, die am 3. Oktober 1990 in Berlin stattgefunden hat. Eine Demonstration gegen die Feierlichkeiten der Wiedervereinigung. Zu hören waren Dirk Teschner, Erhard Weinholz, Thomas Kupfer und Konstantin Behrens. Wutpilger Streifzüge ist regelmäßig zu hören auf Radio Korax, Radio Lotte, FSK und Querfunk. Nachzuhören ist diese Sendung auf ärgernis.blogsport.de. Hier sind auch weitere Verweise zu finden. Die linken Debatten um die Deutschland-Hals-Maul-Demo lassen sich in gut sortierten Infoläden in den damaligen Ausgaben der autonomen Zeitschrift Interim nachlesen. So viel für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Deutschland!